Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen für Nienburg und den Landkreis. Flüchtlinge ziehen ins Schloss Hoya, Sing mit 2016 und 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes, guten Tag. Die Samtgemeinde Hoya bringt nächste Woche Flüchtlinge im Hoya Schloss unter. Dafür hat die Stadt eine Wohnung richten lassen, teilt Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer mit. Eine Familie mit bis zu 10 Personen könne dort unterkommen. Die Samtgemeinde sucht derweil weitere Mietwohnungen für Flüchtlinge. Bis April sollen mehr als 100 weitere in die Grafschaft kommen. Bislang sind die Flüchtlinge dezentral untergebracht. Am Sonntag findet in Bruchhausen-Vilsen der zweite Sing mit Chorwettbewerb 2016 statt. Organisiert wird dieser vom Lions Club Grafschaft Hoya. Die Premierenveranstaltung konnte der Chor der Albert-Schweitzer-Schule Nienburg gewinnen. Von diesem werden dieses Jahr 6 Sängerinnen und Sänger als Ensemble auftreten. An Titelverteidigung geht es Chorleiterin und Lehrerin Antje Falldorf-Podel dabei nicht. Wir haben einfach das Gefühl gehabt, dass es was Besonderes, was die 6 Leute da auf die Beine gestellt haben. Wirklich mal ein ganz klassisches Programm, also das kann man schon mal verraten, klassische A cappella Chorliteratur. Und wir finden einfach, das ist mal so ein ganz anderer Farbtupfer in der Chorlandschaft. Und deswegen freuen wir uns, das präsentieren zu können, und wir warten einfach mal ab. Also es ist auch schwierig einzuordnen, wie sowas bewertet wird, aber wir sind froh, dass wir dabei sind, und wir denken, das ist auch für die Zuhörer mal was anderes und ganz interessant. Die Kindertagesstätten Arche Noah, St. Martin, Pusteblume und Spatzennest in Nienburg, Stolznau und Liebenau werden künftig vom Bundesprogramm Sprachkitas gefördert. Dies teilt der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Mike Beermann mit. Die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte sowie jeweils 25.000 Euro verstärkt. Beermann freut sich, dass die Sprachförderung vor allem von bildungsfernen und neu zugewanderten Familien unterstützt wird. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für dieses Wochenende ist der reguläre 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga angesetzt. Haßbergen spielt gegen Husum, Kreuzruh-Hudesdorf gegen Steierberg und Lese gegen Liebenau. Loccum will nach der 1:6-Pleite in Husum vergangenes Wochenende Wiedergutmachung. Dafür müsste ein Sieg gegen Seppenhausen-Balge her. Stöckser empfängt Nendorf und Eistrup den RSV Rehburg. Das Team um Trainer Oliver Bödecker will sich im Nordkreis nicht verstecken. Zählbares würden wir gerne mitnehmen, sonst fahre ich nicht umsonst nach Eistrup. Also daher, wie gesagt, die gleichen Chancen, wie es Eistrup hat bis dahin noch nicht gespielt. Wir haben jetzt schon ein Spiel hinter uns und wissen schon, wie viel Trainingsaufwand werden wir nicht betreiben können, weil eine Woche bringt da auch nicht so viel. Ich hoffe, dass wir zählbar was mitnehmen, und natürlich wollen wir gewinnen. Ne? Weiterhin spielt Münchenhagen gegen Intercomata Nienburg und Rodewald muss zum ASC Nienburg. Beginn der Partien ist Sonntag um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.